Kapitel 6. Paula und Misha wählen ein hübsches blaues Boot. Julius kauft noch schnell 4 Portionen Eis. Zuerst setzen sich die Mädchen ins Boot. Dann steigen auch die Jungen ein. Das Boot tanzt auf dem Wasser. »Hey, passt doch auf«, beschweren sich Misha und Paula. »Wir fallen ins Wasser.« »Keine Angst, wir haben alles unter Kontrolle«, verspricht Daniel. Bald sitzen alle sicher im Boot. Sie fahren langsam auf den See hinaus und essen ihr Eis. »Könnt ihr euch noch an letzten Sommer erinnern?«, fragt Daniel. »An diesen alten Mann?« »Welchen alten Mann?«, fragt Paula. »Er ist jeden Abend zum Schwimmen hierher gekommen«, erzählt Daniel. »Er ist immer einmal ganz über den See geschwommen und dann wieder zurück. Und seine Frau hat am Ufer auf ihn gewartet. Aber an einem Abend ist er nicht wieder zurückgekommen.« Misha bekommt eine Gänsehaut. »Was? Du meinst...« »Ja«, sagt Daniel. »Habt ihr es nicht in der Zeitung gelesen?« »Wie traurig«, sagt Misha leise. »Die arme Frau.« Misha hält eine Hand ins Wasser. »Wie tief es hier wohl ist?« »Aber das Schlimmste kommt noch«, ergänzt Daniel. »Man hat den alten Mann nie gefunden. Wahrscheinlich liegt er noch immer dort unten im See.« Schnell nimmt Misha ihre Hand aus dem Wasser. »Ein Toter? Hier im See? Wie schrecklich!« Misha ist ganz weiß im Gesicht. Sie fühlt sich nicht gut. »Du lügst ja!« Paula sieht Daniel unsicher an. »Du willst uns nur Angst machen.« »Nein, ganz sicher nicht«, verspricht Daniel. »Aber eine Leiche bleibt doch nicht so lange da unten«, korrigiert Julius. »Nach ein paar Tagen kommt der Körper nach oben und dann findet man ihn.« »Tja, ich weiß«, sagt Daniel. »Aber den alten Mann hat man bis heute nicht gefunden. Er muss also noch da unten sein.« »Und wenn wir baden, dann schwimmt er plötzlich direkt vor uns«, sagt Misha. »Nein, wie schrecklich!« Das Boot liegt jetzt ganz ruhig auf dem Wasser. Keiner sagt mehr ein Wort. »Oder die Fische essen ihn auf«, ruft Julius plötzlich und macht laut »Hurra!« Paula und Misha fallen fast aus dem Boot. »Bist du verrückt?«, fragt Paula böse. »Ich bin fast gestorben vor Angst«, beschwert sich Misha. »Kommt, seid nicht sauer«, meint Daniel und lacht. Er legt einen Arm um Mishas Bauch. »Na, hast du Lust auf ein kühles Bad?«, fragt er. »Nein, lass mich«, ruft Misha. Aber sie muss lachen. Daniel ist stark. Er nimmt Misha in beide Arme. Und plötzlich ist Mishas Mund an Daniels Arm. Seine Haut ist warm von der Sonne. Und sie riecht süß. »Misha«, ruft Paula. »Misha, hilf mir!« Julius lacht. »Und tschüss«, sagt er und wirft Paula ins Wasser. Platsch! Daniel lässt Misha los. Sie steht schnell auf und wirft Julius aus dem Boot. »Auf Wiedersehen«, ruft sie. Platsch! Dann nimmt Daniel sie von hinten in seine Arme. »Na, wollen wir beide auch noch mal schwimmen?« »Nein, Daniel!« »Zu spät!« Platsch! Für einen kurzen Moment ist alles schwarz und still. Dann öffnet Mischa die Augen. Alles ist blau. Überall nur Wasser. Die Welt ist nicht mehr rosarot. Die Brille, denkt Mischa nur. Wo ist Mamas Brille?